Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 12 von Gabelbissen. Nach einer durchaus längeren Pause möchte ich mich hiermit zurück in die Podosphäre melden. Also gibt es den Begriff überhaupt? Egal, ich bin wieder da. Die letzten Folgen waren durchaus eher fleischlastig. Und so habe ich mir gedacht, möchte ich euch heute gerne mal ein etwas süßeres und fruchtigeres Thema vorstellen. Und somit widme ich die heutige Folge der Marille. Wobei, es geht ja nicht um Marillen allgemein, sondern ich möchte über eine ganz, ganz spezielle Marille reden. Manch ein Hörer, Hörerin hat vielleicht schon eine Idee, welche ich da meinen könnte. Ja genau, es geht um die Wachauer Marille. Bevor ich jedoch zum kulinarischen Teil der heutigen Folge komme, habe ich mir gedacht, möchte ich euch vielleicht noch die Wachau etwas näher bringen. Man Wachau ist sicherlich vielen ein Begriff oder manchen vielleicht auch gar nicht. Doch so wirklich Detailwissen über die Wachau hat man vielleicht nicht. Warum ist die Wachau gerade für Marillen so wunderbar geeignet? Also die Wachau ist zunächst einmal ein UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe. Und geografisch liegt es, kann man sich circa so vorstellen, man geht von Wien aus und würde der Donau entlang so circa 80 Kilometer in Richtung Westen fahren. Und dann befindet man sich in der Wachau. Diese liegt in Niederösterreich und genauer gesagt an der Grenze von Wald- und Moosviertel. Und hier noch, um das genauer zu spezifizieren, dem Dunkelsteiner Wald. Sprich, die Wachau liegt nördlich und südlich der Donau. Der Norden, wie man annehmen kann, gehört zum Waldviertel und der Süden gehört zum Moosviertel. Und aufgrund dieser Lage und des speziellen Bodens, der dort zu finden ist, hier haben wir nämlich eine Kombination aus verwitterten Urgesteinen und Löss, ergibt sich einfach eine tolle Bodenbeschaffenheit und des Weiteren auch ein ganz spezielles Klima. Denn von Osten her kommt eine trockene Luft und ein, müssen wir sagen, pannonisches Klima. Und vom Norden her bringt das Waldviertel eine kühle Brise und feuchte Luft. Und wenn diese zwei Klimaregionen aufeinandertreffen, ergibt sich etwas ganz, ganz Spezielles. Man könnte sagen, ein Wachauer Mikroklimat. Und genau das fördert das Wachstum der Marillen wirklich total gut und lässt sie super reifen. Doch auch die Donau trägt ein gewisses Schäuflein dazu bei. Und zwar durch die Reflexion der Sonne erhalten die Früchte noch mehr Sonnenlicht und reifen dadurch noch viel besser und fördern somit auch das Wachstum. Doch wofür ist die Wachau jetzt eigentlich noch bekannt? Da hätten wir zunächst einmal die Venus von Willendorf. Einige von euch haben sicherlich davon gehört, das war vor vielen Jahren ein archäologischer Fund einer Frauenfigur, die damals vermutlich so in gewisser Weise Sexsymbol war. Die Wachau wurde übrigens lange von den Kurenringern beherrscht. Hadamar II. Wirtschaftete sehr gut und brauchte eigentlich den Wohlstand in dieser Region. Seine Söhne jedoch waren gefürchtete Raubritter. Sie plünderten die Schiffe an der Donau, beuteten das Volk aus etc. etc. Und unter der Herrschaft dieses Geschlechts, also unter den Brüdern, wurde König Richard Löwenherz gefangen genommen und auf der Burg von Dürnstein eingesperrt. Einige Zeit später wurden die Kuhnringer jedoch aus der Region vertrieben und die Burgen und Schlösser zerstört. Man, viele Burgen und Schlösser kann man sich heute noch anschauen, wie zum Beispiel Dürnstein oder auch die Ruine Ackstein. Ursprünglich wurde ja in der Wachau eigentlich gar keine Marille angebaut, denn aufgrund der bereits erwähnten Klimate und des speziellen Bodens war es wunderbar geeignet, um Wein zu kultivieren. Und so haben viele Klöster in der Region Grundstücke erworben, um eben jenen Wein zu keltern. Und genau das Witzige ist ja der Wein Bavares, der die Marille in die Region brachte. Die Weinstücke waren es natürlich nicht. Genauer gesagt war es die Reblaus, die aus Amerika eingeführt wurde. Die Reblaus zerstörte die ganzen Weinstöcke, die Erträge gingen in den Boden. Man hatte einfach nichts mehr und so hat man versucht, eine Alternative zu finden. Und diese war die Klosterneuburger Marille. Das ist eine ganz spezielle Marillensorte, die, wie der Name schon sagt, aus der Region Klosterneuburg kommt. Und in Zusammenarbeit mit lokalen Baumschulen hat man es geschafft, eine eigene Sorte zu züchten, und zwar die Wachauer Marille. Und diese gedeiht noch heute wunderbar in dieser Region. Ich würde sagen, das ist genug des geografischen. Kommen wir mal zur Frucht der Marille. Botanisch gesehen, und ich finde, das ist sehr interessant, ist die Marille ja eigentlich ein Rosengewächs. Für die Blüte- und Reifezeit übrigens muss es warm sein. Und sie braucht auch noch viel Licht und darum, das ist ganz wichtig, dürfen Marillenbäume auch nicht zu dicht gepflanzt werden. Denn wenn sie zu dicht werden, dringt viel zu wenig Sonnenlicht vor und die Früchte würden einfach nicht ihren unverwechselbaren Geschmack erhalten. Sie werden dann einfach viel zu sauer, bilden zu wenig Zucker aus und das ja, könnte man einfach nicht essen. So eine Marille ist übrigens dann reif, sobald ihre Farbe goldgelb ist und sie quasi ein gefärbtes Backerl, so ein bisschen einen roten Fleck bekommt und einige unter Anführungszeichen Sommersprossen. Wenn sie das hat, spricht man von einer reifen Frucht. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Früchte in der Wachau werden noch per Hand geerntet. Also da gibt es keine Maschinen, die das machen. Die ganzen Bauern ernten diese Früchte per Hand. Denn es kommt noch dazu, um eine wirklich gute Frucht zu erhalten, muss man die reif ernten. Man könnte sie auch vorher ernten, aber überhaupt kein Problem. Man kann ja viele Früchte nachreifen lassen. Doch dann entwickeln die einfach nicht diesen unverwechselbaren Geschmack. Und so haben wir die Bauern das große Problem, dass die ein sehr geringes Zeitfenster haben. Und zwar sprechen wir von 3 Wochen. Das heißt, in 3 Wochen müssen ihre kompletten Plantagen abgeerntet haben und das alles per Hand. Natürlich hat man sich ein bisschen beholfen, und zwar, dass man spezielle Pflückbehälter hat. Und zwar kann man sich das so vorstellen, das ist eine Art Trichter, der am Rücken getragen wird. Und der Trichter hat nämlich folgenden Vorteil. Würde man einen normalen Korb nehmen, würde der Druck auf die untersten Früchte so groß, dass die einfach ja, matschig werden und das kann man dann nicht mehr verkaufen. Beim Trichter nimmt die Form einfach den Druck der untersten Früchte weg und somit kann man den schön voll machen, entleeren und schon geht es wieder weiter. Bei diesen Behältern spricht man übrigens vom Marillenzistel. Irgendwann hat übrigens auch die Uhr erkannt, dass es sich hier um ein ganz spezielles Produkt handelt und so hat man auch hier wieder ein geschütztes Produkt. Also die Wachauer Marille ist ein geschütztes regionales Produkt und darf eben nur aus jener Region kommen. Ja, und was kann man denn jetzt eigentlich aus so Marillen machen? Also die Wachauer Marille ist ja besonders gut geeignet zur Herstellung von Marmelade. Das liegt nämlich daran, dass diese Art von Marille einen besonders hohen Pektingehalt aufweist. Und das bringt uns bei der Marmeladeherstellung total viel. Aber man kann natürlich auch noch viele andere Sachen machen. Da hätte man zum Beispiel Marillenknödel, einen Marillenstrudel, einen Kuchen, Likör, Edelbrand, Limonaden, Fruchtsäfte, Wäschemadel, Marillenröster, Eis, gefüllte Marillen mit Schafskäse etc. etc. Also ihr seht, das Spektrum, was man mit der Marille machen kann, ist wirklich total groß. Ich kann euch natürlich jetzt nicht alles dann vorstellen, aber ich habe mir 3 Rezepte rausgesucht, die relativ einfach nachzumachen sind und wirklich total gut schmecken. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass die Frucht für die Region sehr, sehr wichtig ist und so wird sie auch mit 2 größeren Festen geehrt. Da haben wir zunächst einmal in Krems das ganz berühmte Marillenfest. Bei diesem Fest wird die Frucht gefeiert. Da gibt es jegliche Schmankerl, die man aus Marille machen kann. Es gibt einen Marillenknödelautomaten, Verkostungen in der diversen Edelbrände etc. etc. Und in Spitz an der Donau gibt es dann den berühmten Marillenkirtag. Und hier werden ebenfalls sämtliche Spezialitäten der Region von der Marille angeboten. Und die kann man verkosten, schlemmen, ja. Okay, ich würde sagen, das ist jetzt genug der grauen Theorie. Kommen wir zum ganz kulinarischen Teil der Folge und zwar zu den Rezepten. Anfangen möchte ich mit etwas eher Einfachem, was man wunderbar als Beilage zum Beispiel zu einem Kaiserschmarrn, Kipferlschmarrn, Topfenschmarrn etc. essen kann. Und zwar einen Marillenröster. Manche kennen das vielleicht vom sogenannten Zwetschgenröster. Zwetschgenröster und Marillenröster ist ein Gericht der österreichisch-böhmischen Küche und wird, wie gesagt, gewöhnlich als Beilage gegessen. Im Gegensatz zum Kompott wird bei einem Röster fast kein Wasser verwendet. Sprich, man kocht bzw. dünstet die Früchte in mehr oder weniger eigenen Saft. Kommen wir mal zu den Zutaten. Für 2 Gläser à 500 Gramm Röster benötigen wir 1 Kilogramm Marillen, 300 Gramm Feinkristallzucker, eine Vanilleschote, und den Saft einer halben Zitrone. Zunächst müssen wir unsere Marillen entkernen und im Anschluss vierteln. Und danach vermischen wir einfach alle Zutaten in einem Topf, erwärmen den und lassen die ganze Mischung für ca. 5 bis 8 Minuten köcheln. Danach wird die Vanilleschote entfernt und das Ganze in die Gläser, die man übrigens vorher heiß aufspülen muss, eingefüllt. Verschlossen und das Ganze ist eigentlich schon bereit zur Lagerung. Wenn man das Ganze gut kühlt, kann man sagen, hält es in etwa bis zu 10 Tagen. Natürlich am besten ist es, wenn man es gleich frisch isst, weil da schmeckt dann einfach am besten. Aber ist kein Problem, wenn man es ein bisschen lagert. Überhaupt kein Thema. Also ihr seht, das war schon mal ganz ein einfaches Rezept von Marillen. Das nächste Rezept ist durchaus auch bekannt, aber vielleicht nicht so wie das letzte Rezept, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar die Rede ist von den Wäschermadeln. Für 4 Personen benötigen wir 8 Marillen, 20 Gramm Staubzucker, 60 Milliliter Marillenlikör, 80 Gramm Marzipan. Und für den Backteig benötigen wir 1/4 Liter Weißwein, 250 Gramm Mehl, 3 Eier, 2 Esslöffel Öl, 1 Esslöffel Vanillezucker, eine Prise Salz, Öl zum Herausbacken, 2 Esslöffel Kartoffelstärkemehl und 4 Esslöffel Staubzucker. Zunächst müssen wir unsere Marillen kurz blanchieren und danach werden sie beim Stielensatz eingeschnitten, damit man die Kerne, sprich auch Steine, herauslösen kann. Und im Anschluss werden die Marillen mit Staubzucker und Likör mariniert. Wer es jetzt nicht unbedingt alkoholisch möchte, kann diesen Schritt auch gerne auslassen. Ich würde es zwar dann mit ein bisschen Staubzucker, müssen wir sagen, einreiben, aber mit Likör würde ich es dann nicht marinieren. Während die Marillen marinieren, nimmt man den Marzipan her und formt ca. 8 kleine Kugeln, denn diese sollen im Anschluss den Kern der Marille ersetzen. Die Marillen und das Ganze lassen wir noch ein bisschen marinieren und so würde ich vorschlagen, widmen wir uns einmal dem Backteig. Für den müssen wir zunächst einmal den Wein mit dem Mehl glatt rühren. Danach trennen wir die Eier, geben Dotter, Salz, Zucker und Öl zur Weinmasse hinzu. Zum Eiklar geben wir eine Prise Salz und schlagen damit einen steifen Schnee. Die Prise Salz hat nämlich den Vorteil, dass der Schnee dadurch um einiges steifer wird. Also das dürft ihr nicht vergessen, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, damit ihr einen schönen, lockeren und steifen Schnee erhaltet. Und wenn ihr das fertig geschlagen habt, hebt ihr diesen Schnee ganz vorsichtig, also nicht mit einem Mixer machen, sondern wirklich mit einem Handrührgerät, ganz, ganz vorsichtig, hebt ihr den Schnee unter den Teig. Jetzt können wir unsere Marillen aus der Marinade herausnehmen, sofern wir sie mariniert haben natürlich, geben in die Mitte unsere Marzipankugel hinein und danach wenden wir sie im Kartoffelstärkemehl. Das hat nämlich den Vorteil, wenn wir das in diesem Mehl wenden, das ist wie beim Schnitzel, wenn wir das mehlieren, hält der Teig oder beim Schnitzel die Panade um einiges besser. Und dann ziehen wir das Ganze durch den Backteig. Und im Anschluss werden die noch nicht ganz fertigen Wäschermadeln im Fett schön goldbraun herausgebacken. Damit es nicht zu fett ist, lässt man das Ganze auf einem Küchengitter oder auch Küchenpapier abtropfen und vor dem Servieren wird das Ganze noch mit etwas Staubzucker bestreut und fertig. Also ihr seht, jetzt auch nicht allzu schwer, man kann es relativ leicht nachmachen und der Geschmack ist wirklich total gut. Zu guter Letzt möchte ich zum wohl berühmtesten Gericht mit Marillen kommen. Vielleicht einige von euch ahnen schon, was ich jetzt meine. Ja, es geht um die Marillenknödel. Bei den Marillenknödeln muss man aber 2 Varianten unterscheiden. Und zwar hängt das Ganze vom Teig ab, den man macht. Ich habe auf der einen Seite einen Topfenteig oder Quarkteig. Der ist übrigens um einiges einfacher zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Kartoffelteig. Es gibt Leute, die mögen lieber die Topfenvariante und es gibt Leute, die mögen lieber die Erdäpfelvariante. Und so habe ich mir gedacht, ich stelle euch am besten mal beide Teigvarianten vor und ihr könnt dann selbst entscheiden, welche die eurige ist. Fangen wir zunächst bei meinem Lieblingsteig an, dem Topfenteig oder auch Quarkteig. Für 4 Personen benötigen wir 6 Eidotter. Das Eiklar müsst ihr nicht weggeben. Das könnt ihr einfrieren und zu einer späteren Zeit vielleicht einmal zu einem Eiweißkuchen verarbeiten. Wenn ihr dafür ein Rezept sucht, braucht ihr einfach nur bei mir im Blog danach suchen. Marille hat vor einiger Zeit mal ein wirklich wunderbares Marmor-Eiweißkuchen-Rezept gepostet. Kann ich wirklich nur jedem zum Nachmachen empfehlen. Des Weiteren benötigen wir 120 Gramm Butter oder Margarine, 500 Gramm Topfen mit 20% Fettgehalt und dies ist wirklich wichtig, dass ihr nicht Magertopfen verwendet. Wir haben es einmal mit dem probiert und der Teig ist überhaupt nicht gut geworden. Er war irgendwie total klebrig und danach im Geschmack, naja, alles andere ist interessant. Also wirklich auf den richtigen Topfen achten. Und außerdem benötigen wir noch 300 Gramm Mehl. Im Originalrezept würde stehen griffiges Mehl, aber es würde auch wunderbar mit glattem Mehl funktionieren. Und zu guter Letzt benötigen wir noch eine Prise Salz. Im ersten Schritt bei diesem Teig müssen wir die Dotter mit der Butter bzw. Margarine und dem Salz schön schaumig rühren. Und danach mischen wir einfach nur noch den Topfen und das Mehl darunter. Rühren das Ganze zu einem glatten Teig und der ist auch schon fertig. Also ihr seht, der ist wirklich kinderleicht. Dann kommen wir mal zur nächsten Variante, dem Kartoffelteig. Und hier benötigen wir für 4 Personen 750 Gramm Kartoffel mehlig kochend. Man kann aber auch vorwiegend festkochend verwenden. Besser ist es aber, wenn ihr mehlig kochend verwendet. Des Weiteren benötigen wir 225 Gramm Mehl, etwas Salz und 2 Eier. Zunächst müssen wir unsere Kartoffel mit Schale schön weich kochen. Danach werden sie aus dem kochenden Wasser herausgenommen und sofort geschält und auch gleich heiß mit einer Kartoffelpresse durchgepresst. Es ist ganz wichtig, dass ihr das heiß macht. Danach geben wir mal das Mehl dazu und das Salz und rühren das mal ein bisschen durch. Und jetzt wiederum muss man die ganze Mischung etwas auskühlen lassen. Hat es sich etwas gelegt, gibt man die Eier hinzu und verrührt das Ganze zu einem schönen glatten Teig. Und das war die Zubereitung des Kartoffelteigs. Gut, jetzt nur mit Teig fangen wir natürlich jetzt nicht viel an. Wir brauchen ja auch noch die Marillen dazu. Und zwar für 4 Portionen würde ich sagen in etwa 12 Marillen. Also ganz genau kann man es natürlich nicht sagen, denn es gibt größere Marillen, es gibt kleinere Marillen. Am besten, ihr schaut nach, wie viel ihr wirklich befüllen könnt. Und zur Not kann man ja immer noch ein bisschen Teig nachmachen. Vor allem beim Topfenteig geht es ja um einiges einfacher als beim Kartoffelteig. Bei einem Schritt, was die Früchte betrifft, scheiden sich die Geister. Wir kochen Fruchtknödel immer mit Kern. Im Original-Wachauer Rezept würde der Kern herausgenommen und durch einen Zuckerwürfel ersetzt. Das macht man dort deswegen, weil es noch süßer werden soll. Aber wenn wir uns ehrlich sind, Wachauer Marillen oder Marillen generell sind doch eh schon süße Früchte und die muss man doch nicht mit noch mehr Zucker versehen. Aber wer es machen will, überhaupt kein Problem. Und das geht auch ganz, ganz einfach. Und zwar nehmt ihr einfach die Marille und einen Kochlöffel. Kochlöffel idealerweise aus Holz. Und dort, wo der Stiel ansetzt, setzt ihr den Kochlöffelgriff an, drückt durch und dann sollte auf der anderen Seite idealerweise der Kern herauskommen. Und anstelle des Kerns gibt ihr einfach ein Stück Würfelzucker hinein. So, und wie bringen wir jetzt die Marille in den Teig hinein? Und da habe ich auch gleich mal wieder einen wunderbaren Tipp, wie es viel, viel einfacher geht. Und zwar benötigen wir zunächst einmal ein schön großes Stück Butterbrotpapier. Und darauf streuen wir ein bisschen Mehl. Und damit es noch ein bisschen angenehmer zu verarbeiten wird, bestäuben wir unsere Hände auch noch mit etwas Mehl. Hat den Vorteil, somit bleibt kein Teig auf unseren Händen kleben und auch kein Teig auf der Verarbeitungsfläche. Jetzt nehmen wir einen großen Löffel her und geben ein bisschen Teig auf unser Butterpapier. Jetzt drücken wir den Teig auf dem mehlierten Papier schön flach und dann legen wir unsere Frucht darauf und formen somit eine schöne Knödel. Und hier müsst ihr wirklich darauf achten, dass die ganze Frucht von Teig bedeckt ist. Wird noch ein bisschen was offen sein, ist das Risiko nicht um einiges größer, dass das Ganze platzt bzw. ja an Geschmack verliert. Und das wollen wir ja nicht haben. Egal ob Topfenteig oder Kartoffelteig, die Verarbeitung ist mehr oder weniger jetzt in diesem Schritt auch gleich. Und auch bei den nachfolgenden Schritten unterscheidet sich die Verarbeitung eigentlich überhaupt nicht mehr. Sobald wir alle unsere Knödel geformt haben, können wir einen Topf mit Wasser aufsetzen und das Ganze mal zum Kochen bringen. Sobald das Wasser kocht, geben wir etwas Salz dazu und drehen die Temperatur zurück, denn es soll ja nicht wallend kochen. Wenn es so schön vor sich hin siedet, geben wir die Knödel in das Wasser hinein. Aber Achtung, nicht zu viele Knödel auf einmal, denn die fangen dann gern an, dass sie einander kleben und nicht genug Platz haben und ja, auch nicht unbedingt ideal. Und in dem leicht kochenden Wasser dürfen unsere Knödel dann so für ca. 10 bis 15 Minuten verweilen. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, widmen wir uns dem Brösel. Denn Brösel gehören auch zu einem richtigen Marillenknödel dazu. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Und zwar nehmen wir eine schöne Pfanne, erhitzen diese und lassen darin etwas Butter schmelzen. Man kann ruhig ein bisschen mehr nehmen, muss nicht das sehr sparen. Überhaupt kein Problem. Und in dieser zerlassenen Butter rösten wir Semmelbrösel an. So richtig schön goldgelb. Sobald die Knödel fertig sind, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sie noch heiß in den Bröseln wenden. Und schön von allen Seiten darin wenden, damit das alles mit Bröseln bedeckt wird. Würde man das nämlich kalt machen, wird das nicht so gut haften. Und das sieht dann auch nicht mehr optisch so schön aus. Hat man sie in den Brösel gewendet, kann man sie am Teller anrichten, mit ein bisschen Staubzucker beschreuen und das Ganze ist fertig zum Servieren. Noch ein kleiner Tipp, ich habe ja vorhin von 10 bis 15 Minuten gesprochen. Man kann Marillenknödel auch mit gefrorenen Früchten machen. Und da müsste man die 15 Minuten garen. 10 Minuten reichen dann bei frischen Früchten aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge die Wachauer Marille, die Wachau und die Rezepte wieder etwas näher bringen und habe euch Lust gemacht, sowas mal selbst zu probieren. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich natürlich jederzeit über die im Abspann erwähnten sozialen Medien, über den Blog etc. erreichen. Doch seit einiger Zeit habe ich auch bei ask.fm einen Account angelegt und da könnt ihr mich auch gerne jederzeit kontaktieren. Und zwar erreicht ihr mich dort unter ask.fm/tweezer.at. Und hier könnt ihr mir Fragen stellen, die ich dann über diesen Dienst beantworte. Ihr könnt Themenvorschläge bringen etc. etc. Entweder beantworte ich es gleich direkt über diesen Dienst oder ich mache eine eigene Folge daraus. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein werdet und wünsche viel Spaß beim Nachkochen der heutigen Rezepte. Bis dahin, Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.